Andacht am 12.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Christ oder Pharisäer? Guten Morgen, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute Morgen in meiner Zeit mit Gott in den Evangelien gelesen und auch wenn ich das schon so oft gelesen habe, ist es jedes Mal wieder faszinierend, wie die Dinge immer wieder neu lebendig werden. Okay, legen wir los, und zwar mit Matthäus 12. Ich werde euch den Hintergrund der Geschichte erzählen und dann werden wir über ein paar faszinierende Dinge sprechen. Jesus ging mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld, ein Weizenfeld, und es war Sabbat. Und ihr wisst ja, den Juden wurde von Gott befohlen, den Sabbattag zu halten. Denkt daran, das war nicht ihre eigene Idee. Gott hatte ihnen im vierten Gebot aufgetragen, den Sabbat zu halten. Es war nicht eines der 603 Gesetze, sondern es gehörte tatsächlich zu den 10 Geboten, die Gott Mose auf dem Berg gegeben hatte. Jesus ging also mit seinen Jüngern durch ein Feld und sie waren hungrig. Was taten sie also? Sie rissen ein paar Ähren aus, entfernten die Hülle um die Körner und aßen sie. Und die Pharisäer beschwerten sich sofort. Deine Jünger halten den Sabbat nicht, denn an einem Sabbattag durfte man nicht ernten. Das schien ein plausibles Argument zu sein. Gott hatte das Gebot gegeben und nun kommt dieser Rabbi daher und seine Jünger brechen dieses Gebot und er tut nichts dagegen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie wörtlich in Vers 2, »Schau, deine Jünger sollten am Sabbat kein Korn ernten.« Warum hat sich Jesus nicht entschuldigt? Warum hat er nicht gesagt, »Jünger, hört auf damit«? Warum hat Jesus die Pharisäer konfrontiert und nicht seine Jünger? Man könnte meinen, dass Jesus die Pharisäer einfach nicht mag. Denn diese Situation war eindeutig, sie hatten das Gesetz gebrochen. Doch anstatt seine Jünger zu konfrontieren, verteidigte Jesus die Jünger. Und er verteidigte sie nicht nur, sondern er bezeichnete sie sogar als unschuldig. Dies war entsetzlich in den Augen und im Denken der Pharisäer. Wisst ihr warum? Weil Jesus nicht nur ignorierte, dass sie das Gesetz brachen, sondern er befürwortete es auch noch. Er sagte wörtlich, sie sind schuldlos. Doch hat Jesus tatsächlich das Übertreten des Gesetzes befürwortet? Befürwortet Jesus Sünde? Oder mag er die Pharisäer einfach nicht? Seht ihr, Gott wird Sünde niemals befürworten. Und Jesus ist das vollkommene Abbild von Gott, deshalb hat er die Sünde nie befürwortet. Er hat Sünde vergeben. Und hier ist das Verrückte an dieser Geschichte. Jesus hat hier nicht nur ihre Sünde nicht vergeben. Er hat gesagt, dass sie gar nicht gesündigt haben. Er sagte, sie sind schuldlos. Versteht ihr, warum Jesus so wunderbar und gleichzeitig so verwirrend und konfrontierend war? Je mehr ihr Jesus kennenlernt, desto mehr werdet ihr diese drei Dinge über ihn lernen. Er ist wunderbar, er ist konfrontierend und er ist verwirrend. Er verwirrt sogar evangelikale Christen und er konfrontiert sie. Und dennoch ist er für viele wunderbar. Er hat mich viele Jahre lang verwirrt, bis ich ihn besser verstanden habe. Er hat mich auch viele Jahre lang konfrontiert. Hacke deine Hand ab. Jesus, du bist so hart und so konfrontierend. Doch je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr bleibt als einziges übrig, dass er wunderbar ist. Wenn Jesus für dich verwirrend und konfrontierend ist, dann glaube ich, dass er deshalb so auf dich wirkt, weil du selbst ein bisschen ein Pharisäer bist. Ich habe das schon oft gesagt, es gibt in jedem von uns einen kleinen Pharisäer. Einige haben lediglich besser als andere gelernt, ihn zu verstecken. Doch wenn du nicht ständig wachsam bist, wirst du feststellen, dass du sehr leicht zum Pharisäer werden kannst. Ein Pharisäer wird die Wahrheit verdrehen. Ein Pharisäer wird sich nach außen schön darstellen, doch in seinem Inneren herrscht ein großes Durcheinander. Ein Pharisäer wird ständig andere beurteilen, weil sie seinen Vorstellungen über Gottes Maßstäbe nicht entsprechen. Seht ihr, wir alle haben einen kleinen Pharisäer, der in uns lebt. Und wir müssen selbst darauf achten, dass wir diesen permanent konfrontieren und zum Kreuz bringen. Wenn du ständig andere Menschen kritisierst und verurteilst, weil sie nicht nach deinen Vorstellungen von Gottes Maßstäben leben, ich sage nicht nach Gottes Maßstäben, ich sage nach deiner Vorstellung von Gottes Maßstäben, dann hast du einen kleinen Pharisäer, der in dir lebt. Wie reagierte Jesus darauf? Er erzählte ihnen zwei Geschichten aus dem Alten Testament. Zuerst einmal sagte er: Erinnert euch, als David hungrig war, ging er mit seinen Männern in den Tempel und er aß die Brote, obwohl das nach dem Gesetz verboten war. Und sie wussten dies. Das zweite, was er sagte, war: Habt ihr nicht in der Tora gelesen? Dies beinhaltete die 5 Bücher Mose sowie ihre eigenen Interpretationen darüber, dass die Priester die Regeln des Sabbat gebrochen haben, indem sie ihre Pflichten im Tempel verrichteten? Das hört sich sehr verwirrend an. Wie können die Priester das Gesetz des Sabbats brechen, indem sie ihre Pflichten am Sabbat verrichten? Schließlich hat ihnen das Gott befohlen. Seht ihr, für uns hört sich das alles sehr seltsam an, doch es ist überhaupt nicht seltsam. Und ich möchte euch erklären, warum. Seht ihr, Gott hatte lediglich gesagt, haltet den Sabbat. Und dann gab er Anweisungen, wie das aussieht. Doch die religiösen Leiter hatten ihre eigene Interpretation für Gottes Anweisungen. Wusstet ihr das? Dies geschieht in Israel heute immer noch. Als ich in Israel war, hat es mich schockiert, wie die religiösen Juden den Sabbat interpretieren. Ich habe einen Freund, der Bibelübersetzer ist und 22 Sprachen spricht. Er lebte früher in Israel, weil er an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrte, denn er spricht Hebräisch, Aramäisch und ähnliche Sprachen. Heute lebt er nicht mehr dort, sondern in Amerika. Doch damals, als ich ihn in Jerusalem traf und wir über viele verschiedene Dinge sprachen, erzählte er mir ein paar Geschichten über die religiösen Juden und ihre Interpretation des Sabbats, die vollkommen verrückt sind. Ich erzähle euch eine davon. Für die Juden dauert der Sabbat von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Wenn die Sonne am Freitag um 18.32 Uhr untergeht, dann beginnt der Sabbat am Freitag um 18.32 Uhr und er geht bis Samstag um 18.32 Uhr. Sie halten den Sabbat nicht nur so, wie Gott es in den 10 Geboten gesagt hat, sondern sie haben ihre eigene Interpretation hinzugefügt. Zum Beispiel hat Gott gesagt, dass man am Sabbat keine Last tragen darf. Wenn einem religiösen Juden heute das Bein amputiert wurde und er deshalb ein Holzbein hat, wird dies als Tragen einer Last am Sabbat betrachtet, weshalb er an diesem Tag nicht gehen darf. Ein religiöser Jude, der aus Altersgründen keine Zähne mehr hat und ein Gebiss besitzt, darf dieses am Sabbat nicht anziehen, denn sonst trägt er eine Last in seinem Mund. Jesus wusste, dass es den Pharisäern nicht um das Halten des Sabbats ging, sondern um ihre eigenen Interpretationen, die sie hinzugefügt hatten. Was er konfrontierte, war niemals ungehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern er konfrontierte ihre eigene Interpretation der Wahrheit. Seht ihr? Das ist ein großes Problem. das wir bis heute haben. Wir nehmen eine Aussage von Gott und denken, dass wir sie verstanden haben. Und dann legen wir allen anderen unsere Sichtweise als Maßstab auf. Das ist so traurig. Es gibt heute so viele Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, wegen den Dingen, die die Kirche getan hat und wie sie Gottes Maßstäbe interpretiert hat. Gestern hatte ich mehrere Gespräche mit einer jungen Frau. Ich werde sie in diesem Jahr in Italien trauen. Ich werde mit Debbie dorthin fahren. Und gestern hatten wir mehrere Gespräche. Sie ist Christin und ihr Bräutigam ist Christ. Doch seine Familie sind keine Christen. Die junge Frau ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, die Trauung vorzunehmen. Und ich hatte das Gefühl, sprich mit Debbie darüber und dann werden wir weitersehen. Schließlich stimmten wir zu. Sie hat mich gefragt, obwohl sie mich gar nicht kennt. Ich bin dieser Frau noch niemals begegnet und habe dennoch Ja gesagt, weil der Grund ihrer Anfrage mein Herz bewegt hat. Hört her, Leute, schickt mir keine Nachrichten und bittet mich, eure Trauung zu halten. Ich werde das nicht tun. Dies ist eine Ausnahme, die ich gemacht habe, weil ich wirklich in meinem Herz bewegt war. Denn sie möchte, dass die Familie des Bräutigams der Liebe Gottes begegnet und ihre Pastoren geben nur Religion weiter. Sie sagte, du bist der Einzige, den ich kenne, der keine Religion weitergibt, sondern die Liebe Gottes. Das waren mehr oder weniger ihre Worte. Seht ihr, in Wirklichkeit haben die Pharisäer dasselbe getan, was die Kirche als Ganzes heute ebenfalls tut. Wir nehmen Gottes Gesetz, fügen unsere eigene Interpretation hinzu, zwängen es den Menschen auf und verdammen sie anschließend. Und deshalb sagte Jesus, sie sind schuldlos. Und dann machte Jesus diese vier Aussagen, die extrem radikal und dennoch wunderschön sind. Seht euch Vers 6 an. Doch ich sage euch, es gibt einen hier, der sogar noch größer als der Tempel ist. Das konnten die Pharisäer nur sehr schwer akzeptieren. Für sie war das Blasphemie, denn der Tempel war das Haus Gottes. Wie sollte jemand größer sein als das Haus Gottes? Und das nächste, was er sagte, war folgendes. Wenn ihr nur die Bedeutung der Worte »Ich mag Barmherzigkeit lieber als Opfer« verstehen würdet. Gott selbst hatte die Opfer befohlen und dennoch sagte Jesus, dass Gott mehr will als nur Opfer. Die Pharisäer wussten nicht, was sie darauf antworten sollten, denn Jesus zitierte die Schrift. Er zitierte den Propheten Hosea aus Hosea 6,6. Schaut euch den Kontext von Hosea 6,6 an. Das Volk Gottes beging Ehebruch, betrieb Götzendienst und lebte in schlimmster Sündhaftigkeit. Und der Prophet forderte sie auf, zu Gott zurückzukehren. Und die ganze Zeit über, während Gottes Volk in den schlimmsten Sünden lebte, brachten sie immer noch ihre Opfer dar. Nun kommt der Prophet in diese Situation hinein und sagt, Leute, Gott will Barmherzigkeit, keine Opfer. Ihr behandelt eure Nachbarn schlecht, ihr missbraucht eure Vollmacht und Autorität, ihr verletzt ständig eure Brüder und Schwestern und dann bringt ihr euer kleines Opfer und denkt, dass Gott darüber glücklich ist. Aber Gott ist nicht glücklich. Was er will, ist echte Barmherzigkeit gegenüber Menschen, die in Not sind. Hier waren ein paar hungrige Jünger, doch ihre Interpretation des Gesetzes war den Pharisäern wichtiger als die hungrigen Jünger. Religion wird immer so handeln. Der Religion ist es egal, wenn Menschen verletzt werden, wenn sie weinend oder hungrig und müde nach Hause gehen, solange sie den richtigen Maßstäben entsprechen. Und was passiert dann? Die Leute wollen keine Religion mehr, und ich kann es ihnen nicht verübeln. Ich will das auch nicht. Der Gott, der das Gesetz über die Opfer aufgestellt hat, sagte, Leute, ich will eure Opfer nicht, wenn es keine Barmherzigkeit bei euch gibt. Darf ich das auf heute übertragen? Wir gehen in ein Gebäude, legen unsere 10% in eine kleine Kiste hinein oder wie viel Prozent auch immer du hineinlegen möchtest. Und dann gehen wir wieder nach Hause und fühlen uns gut. Doch wir haben kein Mitleid mit dem Mann am Straßenrand, der hungrig ist. Wir haben keine Barmherzigkeit mit der Mutter, die nicht weiß, wie sie sich alleine um ihre Kinder kümmern soll. Wir verurteilen sie und sagen: Tja, du hättest keinen Sex außerhalb der Ehe haben sollen. Wir gehen in unsere kleinen Versammlungen, bringen unsere kleinen Opfer und führen darüber hinaus ein Leben ohne Barmherzigkeit. Gestern habe ich mit der Frau gesprochen, die hier in unserem Haus arbeitet, und ich habe zu ihr gesagt: Weißt du, wir hier in diesem Haus lieben dich wirklich. Und wir meinen damit nicht, dass wir deine Arbeit lieben, die wir zwar schätzen, doch davon sprechen wir nicht. Wir sprechen davon, dass wir dich unabhängig davon lieben, was du tust, denn hier in diesem Haus ist Liebe eine Priorität. Sie schaute mich an und wusste nicht recht, wie sie damit umgehen sollte. Sie ist erst seit 3 Wochen hier, und ich habe bemerkt, wie sich ihr Herz immer weiter öffnet. Das ist wirklich erstaunlich. Jeder reagiert auf Liebe und Barmherzigkeit, und jeder verschließt sein Herz vor Religion. Wie würde es aussehen, wenn wir begreifen würden, dass Jesus viel mehr Interesse an unserer Barmherzigkeit als an unseren Opfern hat? Er selbst zitierte Hosea. Sie gaben all die Opfer, doch sie hatten keine Barmherzigkeit. Als Jesus das vor den Pharisäern zitierte, wusste er, dass er damit mitten in ihr Herz getroffen hatte. Aber wisst ihr, was so traurig ist? Pharisäer tun nicht gerne Buße. Es passiert nur sehr selten, dass ein Pharisäer echte Buße tut, denn Pharisäer bestehen darauf, dass ihr Verständnis über Gottes Wege die einzig richtige Sichtweise ist. Deshalb gibt es keine Demut, nur Stolz und Rechtfertigung, warum ihre Sichtweise die richtige ist. Die Jünger hatten den Sabbat nicht gebrochen. Gott hatte niemals gesagt, dass man am Sabbat nicht ein paar Ähren ausreißen und essen darf. Dies war ein Gebot, das sie dem Wort Gottes hinzugefügt hatten. Und die nächste Aussage, die Jesus machte, war ebenfalls sehr schockierend. Denn der Sohn des Menschen übt seine Herrschaft über den Sabbat aus. Entschuldige mal, Jesus, du hast gesagt, dass du der Sohn des Menschen bist und Gott ist derjenige, der gesagt hat, dass wir den Sabbat halten sollen. Wie kannst du dann die Herrschaft über das ausüben, was Gott bereits beschlossen hat? Er konnte es tun, weil er Gottes Herz kannte und wusste, dass der Mensch nie für den Sabbat geschaffen worden war, sondern der Sabbat war für den Menschen geschaffen worden. Doch die Religion will das immer zu verdrehen. Sie wird immer sagen, der Mensch wurde geschaffen, um Gottes Gesetz zu halten. Hört her, der Mensch wurde nicht geschaffen, um die Gesetze Gottes zu halten. Die Gesetze wurden geschaffen, um dem Menschen zu helfen. Das erste Gesetz im Garten Eden lautete: Genießt meine Güte. Dies ist das Gesetz, für das der Mensch geschaffen wurde. Danach sollte er leben, er sollte die Güte und Großzügigkeit unseres Vaters im Himmel genießen. Das andere Gesetz, esst nicht von diesem Baum, wurde nicht geschaffen, damit der Mensch es einhält. Das Gesetz sollte den Menschen beschützen. Doch die Religion wird das immer verdrehen. Jesus sagte: Ich bin der Herr über den Sabbat, und als Herr über den Sabbat werde ich ihn nur so anwenden, wie Gott das möchte. Und die vierte radikale Aussage, die Jesus gemacht hat, haben wir bereits erwähnt. Er sagte: Ihr würdet meine unschuldigen Jünger nicht verurteilen, wenn ihr die Bedeutung der Worte verstehen würdet. Jesus macht es sehr deutlich, die eigentlichen Unschuldigen sind seine Jünger. Weil Jesus Sünde niemals verteidigt oder geduldet hätte, sagte er hier eindeutig, dass das, was sie getan hatten, gar keine Sünde war. Seht doch nur, wie großartig Jesus mit der Situation umgeht. Er sagte zu ihnen, wenn einer von euch ein Lamm hat, das in eine Grube gefallen ist, dann würdet ihr es doch auch am Sabbat wieder herausholen. Ist der Mensch nicht mehr wert als ein Lamm? Und in Vers 12 sagt er weiter, deshalb ist es immer angemessen, Wunder zu tun, selbst am Sabbat. Warum spricht er jetzt von Wundern und nicht darüber, dass sie am Sabbat Korn gegessen haben? Weil er unmittelbar nach dieser Konfrontation mit den religiösen Anführern in die Synagoge gegangen war und in der Synagoge war ein Mann mit einer verdorrten, gelähmten Hand. Sobald Jesus ihm begegnete, versuchten die Pharisäer erneut, ihn zu konfrontieren. Doch Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts getan. Er war lediglich mit seinen Jüngern durch ein Weizenfeld gegangen und sie hatten Korn gegessen. Jesus hatte nie einen Streit mit den Pharisäern begonnen. Auch als er in die Synagoge kam und dort auf den Mann mit der gelähmten Hand traf, fing Jesus keinen Streit mit den Pharisäern an. Wenn du die Evangelien sorgfältig studierst, wirst du feststellen, dass es immer die Pharisäer waren, die einen Streit mit Jesus begannen. Jesus geht lediglich auf ihre Konfrontation ein. In diesem Moment, als sie ihn in der Synagoge sahen, begannen sie und sagten, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Daraufhin sagte Jesus, ihr würdet ein Lamm aus der Grube holen, also ja, natürlich ist es erlaubt. Warum hat Jesus zu dem Mann nicht gesagt, komm, wir gehen nach draußen, wir wollen die Pharisäer nicht verärgern, ich werde dich hinter dem Haus heilen, damit sie sich nicht angegriffen fühlen. Jesus tat das nicht. Stattdessen konfrontierte er sie, indem er vor ihren Augen ein Wunder tat. Die Bibel erklärt uns nicht genau, warum er das getan hat. Doch wenn wir das Leben Jesus betrachten und sehen, wie er gelebt und gehandelt hat, dauert es nicht lange, bis wir herausfinden, dass er genug liebte, um keine Angst davor zu haben, wenn die Religion verärgert ist. Er tut einfach das, was er tun muss. Deshalb sagte er zu dem Mann, strecke deinen Arm aus. Und der Mann war sofort geheilt. Schaut, was unmittelbar danach passiert ist in Vers 14. Sofort gingen die Pharisäer nach draußen und begannen, einen Plan auszuhecken, wie sie ihn vernichten könnten. Da ist also unser herrlicher Jesus, der diese vier radikalen, verwirrenden Dinge gesagt hat. Er machte dadurch ganz deutlich, es ist mir egal, wie perfekt ihr das Gesetz einhaltet, wenn ihr keine Barmherzigkeit gegenüber eurem Bruder und eurer Schwester zeigt. Dann setzte er dem Ganzen die Krone auf, indem er ein weiteres Wunder tat, das am Sabbat nicht erlaubt war. Und nun planen sie, wie sie einen Weg finden, um ihn loszuwerden. In Wirklichkeit haben sie das noch nicht einmal ausgesprochen. Sie dachten darüber nach. Die Bibel sagt, Jesus wusste, was sie gedacht hatten. Jesus weiß immer, was wir denken. Weil er wusste, was sie gedacht hatten, ging er auf einem anderen Weg weiter. Was für ein Tag war das? Sabbat. War es am Sabbat erlaubt zu arbeiten? Nein. Damit bestanden nun bereits zwei Probleme. 12 seiner engsten Männer hatten den Sabbat gebrochen und Jesus hatte sie verteidigt. Denk daran, sie haben den Sabbat in der Vorstellung der Pharisäer gebrochen. Und Jesus hat die Jünger nicht nur verteidigt, sondern er tut nun dasselbe, er bricht ebenfalls den Sabbat. Nun sind die Pharisäer so sauer, dass sie sagen, wir müssen ihn loswerden. Und deshalb geht Jesus auf einem anderen Weg fort. Doch wer folgte ihm dabei? Nicht die Pharisäer, sondern die Sünder. Meine Freunde, wenn eurer Gemeinde, zu der ihr gehört, die Sünder nachlaufen, dann bringt ihr Jesus gut zum Ausdruck. Doch wenn sie voller Pharisäer ist, dann demonstriert sie Jesus nicht besonders gut. Jeder Gemeindeleiter sollte sich diese Lektion zu Herzen nehmen. Der wahre Jesus zieht die Sünder an. Wenn wir eine Sache lernen würden, nämlich Brot auf den Tisch zu legen, dann würden die Hungrigen kommen und essen. Denn Jesus ist das Brot des Lebens. Ich habe letzte Woche mit einem Mann aus Deutschland gesprochen. Er und seine Gemeinde haben den wahren Jesus und das vollbrachte Werk am Kreuz wirklich verstanden. Und nun gehen sie auf die Straße und geben diesen Jesus weiter. Und das ist in Deutschland, wo mich Pastoren seit Jahrzehnten davon überzeugen wollten, dass die Menschen für das Evangelium verschlossen sind. In einem Jahr hat dieser Mann mehr als 200 Menschen getauft. Hört her, Leute, die Menschen sind hungrig nach dem echten Jesus. Sie sind ihm alle gefolgt. Dort steht, enorme Menschenmengen folgten ihm von dort und er heilte alle, die krank waren. Er hat es wieder getan. Erneut sagte Jesus, ich werde nicht aufhören, Gutes zu tun, welcher Tag auch immer heute ist. Ich werde nicht aufhören, mich um Menschen zu kümmern. Es ist mir egal, was heute für ein Tag ist und wer sich dabei angegriffen fühlt. Mein Auftrag ist es, die Liebe des Vaters zu demonstrieren. Und der Vater ist barmherzig. Die Menschenmenge folgte ihm nach dieser Konfrontation und er tat weiterhin das, was er tun musste. Wisst ihr, es gibt eine wahre Gemeinde Jesu, die überall auf der Welt aufsteht. Sie bringt seine Liebe und Güte und Freundlichkeit zum Ausdruck. Ich habe einen Freund namens Nick, er ist Amerikaner und lebt hier in Brasilien. Er ist ein fantastischer Mann. Gott hat uns miteinander verbunden und uns eine Freundschaft geschenkt. Dieser Mann bringt Jesus genau so zum Ausdruck, wie Jesus das in dieser Geschichte getan hat. Er konfrontiert Religion und demonstriert die Liebe Gottes überall, wo er hingeht. Ich habe auch einen anderen Freund, er heißt Jonathan und lebt in Goiânia. Ich werde ihn an diesem Wochenende treffen. Er ist genauso. Er konfrontiert die Religion, doch er erlebt mehr Zeichen und Wunder in einer Woche, als die meisten Gemeinden in sämtlichen Ländern erleben. Und das sind nur zwei Beispiele. Das sind Menschen, die begriffen haben, dass es Jesus immer um Barmherzigkeit und Liebe geht. Und bis Jesus wiederkommt, wird es ständig zu einem Zusammenstoß zwischen der Religion und dem wahren Christentum kommen. Das wird niemals aufhören. Deshalb sollten wir besser die Entscheidung treffen, nicht auf der Seite der Religion zu stehen, sondern auf der Seite von Liebe und Barmherzigkeit, denn das ist die wahre Sehnsucht in Gottes Herz. Wisst ihr, es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich mir Sorgen wegen den religiösen Menschen gemacht habe. Ich wollte nicht, dass sie schlecht von mir reden. Ich wollte nicht, dass sie mich kritisieren. Doch eines Tages sprach der Herr zu mir durch sein eigenes Wort. Er sagte durch das Matthäusevangelium: Wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wisst ihr, was dann geschah? Von diesem Moment an fing ich an, mir Sorgen zu machen, wenn mich niemand verfolgte oder schlecht von mir redete. Leute sagen zu mir, Reinhard, sie sagen dies und das über dich, pass auf. Und ich antwortete, Danke, Jesus, Sie reden schlecht von mir. Hört her, ihr braucht euch keine Sorgen machen, was andere Menschen über euch sagen. Stattdessen müsst ihr euch Sorgen darüber machen, ob ihr in Liebe lebt, Barmherzigkeit übt und euch um die Sünder kümmert. Ist es euch wichtiger, dass eure eigene Interpretation des Gesetzes eingehalten wird, oder wollt ihr in Barmherzigkeit leben? Diese Frage müsst ihr euch stellen. Das müsst ihr in eurem Herzen erforschen. Die Liebe versagt nie. Sie hat im Leben Jesu nie versagt. Deshalb setzt er bis zum heutigen Tag Menschen frei. Und deshalb wird die Religion das bis heute nie akzeptieren. Und auch alle religiösen Menschen nicht. Lasst uns zu Menschen werden, die nicht richten, weil sie so davon überzeugt sind, dass ihr Maßstab der richtige Maßstab ist. Lasst uns das nicht tun. Die Pharisäer hatten ihre Tora, die 5 Bücher Mose, zu denen sie ihre eigene Interpretation hinzugefügt hatten. Tut das nicht. Lasst Jesus Jesus sein. Lasst zu, dass Erbarmen in der Gemeinde von Jesus Christus wieder lebendig wird. Barmherzigkeit ist wichtiger als jedes Opfer, das du jemals bringen kannst. Wir wollen dieser Welt zeigen, dass wir uns kümmern. Wenn wir auf diese Weise leben, gibt es eine große Ernte für uns. Und ich will Teil dieser Ernte sein. Deshalb, gib heute Liebe und Barmherzigkeit weiter. Sage, Herr, bitte erinnere mich im Laufe des Tages daran, dass ich Liebe und Barmherzigkeit weitergebe. Bringe nicht deine kleinen Opfer zu Gott und ignoriere die Menschen in Not. Gib einfach Liebe und Barmherzigkeit weiter. Das ist das Erste, worum du ihn bitten sollst. Und dann bitte ihn um eine zweite Sache und sage, Herr, bitte zeig mir, wo ich meine eigene Interpretation von deinen Maßstäben habe und ein Pharisäer geworden bin. Zeige mir das, ich werde Buße tun. Danke, Leute. Morgen werden wir wieder mit Daniel zurück sein und am Donnerstag gibt es Fragen und Antworten. Bis dann, Leute.